Урок 7. Упражнение 7, страница 133. Nach Kiew. Außer Marie. Zum Arzt. Mit einem Dolmetscher. Von der Schwester. Seit einem Monat. Aus der Universität. Dem Werk gegenüber.